Alles, was uns umgibt, ist Musik. Das sagte der Avantgarde-Komponist John Cage. Stimmt das? Ist jedes Geräusch schon Musik? Wann sprechen wir von einem Klang und wann von einem Geräusch? In der ersten Folge des Funkkollegs Musik erzählen Instrumentenbauer, Komponisten und Musiker, wie aus Schall Töne werden, wie Tonsysteme aufgebaut sind, wie Klänge definiert werden und wie aus Klängen Musik wird. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 1. Geräusch, Ton und Klang. Vom Schall zur Musik. Von Katharina Gillis. Die Fingerkuppe zieht die runde Öffnung der Wählscheibe rechts im Kreis herum. 4, 5, 3, 3, 5, 9. Ein trockener Ton. Wie der schnelle Zungenwirbel beim Sprechen des Brr. Ein durch Vibrationen erzeugter Klang. Das Geräusch einer mechanischen Telefonwählscheibe, von digital erzeugten Klingeltönen weitgehend aus unserer akustischen Umwelt verdrängt. Das Geräusch entsteht dadurch, dass dort ein Schleifer letztendlich über Kontakte gleitet. Gottfried Behler, Akustiker beim Institut für Technische Akustik der Universität Aachen. Und die entsprechenden Impulse absetzt, damit die richtige Anzahl von Wählimpulsen für die jeweilige Zahl, die also übermittelt werden soll, über das Kabel geht. Der wählt, der zieht also eine Feder auf und beim Rücklaufen der Scheibe wird über die Federkraft die Geschwindigkeit, mit der die Kontakte auf- und zugehen, definiert. Und das ist eigentlich das, was hier das Geräusch ausmacht. Wir befinden uns in der Welt der Festkörper. Sie erzeugen Luftdruckschwankungen, die unsere Ohren als Schall wahrnehmen. Das ist pure Mechanik, nicht? Da ist nichts drin, was irgendwie ein Lautsprecher oder sowas wäre, der dann Geräusch synthetisiert. Also wenn man sich heute so ein Handy vorstellt und das macht Wähltöne, dann wird das der Lautsprecher, der die synthetisiert, nicht? Das ist ja ein ganz üblicher Vorgang heute, dass Geräte, die keine Geräusche mehr machen, die kriegen einen Lautsprecher, damit sie wieder Geräusche machen, weil der Mensch will das so, der will das hören, nicht? Klapp, klapp, klapp. Impulsgeräusche. Rauschen. Wind. Das Knarzen des Ledersattels. Ein Geräusch aus der stofflichen Welt. Materie trifft auf Materie. Festkörper prallen aufeinander und geraten in Schwingung. Dadurch versetzen sie die Luftmoleküle in ihrem Umfeld in Bewegung. Kugelförmig breitet sich diese Luftdruckschwankung im Raum aus. Beim Händeklatschen ist es eigentlich so, dass sie zwischen den beiden Händen ja die Luft komprimieren und die dann zur Seite ausweicht. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Druckpuls, den sie freisetzen. Beim Donner sind es aufeinanderprallende Luftmassen, die die Schwingung auslösen. Beim Regen Tropfen, die auf Blätter fallen oder auf ein Wellblechdach. Wasser und Dach sind die Schallquelle, der Ort, von dem aus sich die Schwingung im Raum ausbreitet. Ein natürliches Instrument. Die Luftmoleküle werden dabei rings um die Schallquelle wellenförmig zusammengepresst und auseinandergezogen. Diese Luftdruckschwankung bezeichnet man als Schallwelle. Bei jedem Geräusch sind zahlreiche Luftbewegungen beteiligt. Schnelle, langsame, laute, leise, das reinste Schallwellengemisch. 3, 4, 5, 6 Sekunden bis zum Blitz. Die Entfernung des Gewitters messen wir intuitiv in Zeiteinheiten. 343 Meter weit überträgt sich Schall in der Luft pro Sekunde. In Wasser- und Festkörpern, wie Metallröhren oder Schienen, ist er um ein Vielfaches schneller. Aufgrund des äußeren Widerstandes in Luft und Wasser nimmt seine Lautstärke mit zunehmender Entfernung ab. Schall ist sogar wetterabhängig. An einem Sommerabend am See hören wir selbst weit entfernte Geräusche wie aus nächster Nähe. Das liegt daran, dass die warme Luft des Tages über der kühleren des Sees eine Art Kuppel bildet, innerhalb derer der Schall besser reflektiert und weitergetragen werden kann. Doch Schall verrät noch mehr. Füße, die Treppen hinunterlaufen. Ein müder Heimkehrer oder ein freudig tänzelnder Tritt. Wir hören unterschiedliche Materialien, die Schallwellen verursachen. Schuhsohlen auf Holz. Wer genau hinhört, erfährt allerdings weit mehr über die Schallquelle, über das Gewicht des Treppenläufers, seine körperliche Verfassung, sogar die Stimmung, mit der er nach Hause kommt. Flüchtige, aber in jeder Hinsicht einmalige Geräusche, für immer eingegangen in das große Klangkonzert dieser Erde. Geräusche erinnern uns daran, dass wir leben, schrieb Johann Peter Hebel vor 200 Jahren. Unwillkürlich klimpern wir eher mit den Fingern, rauschen mit einem Papierchen, schleppen, wo wir einsam gehen, den Stock auf dem Boden nach, damit er rassele, oder schwingen ihn einmal in der Luft herum, dass er sause, sprechen ein paar laute Worte, tun einem lauten Seufzer ähnlichen Atemzug, singen oder pfeifen, wecken irgendeinen Schall in der Luft und fühlen ein dunkles Wohlbehagen dabei. Sperrt die Ohren auf, rief uns der große Geräuschkomponist John Cage zu. Alles, was uns umgibt, ist Musik. Jede Art von Klang und jede Art von Geräusch ist geeignet, ne, um damit Musik zu improvisieren, zu komponieren und so weiter. Sagt Volker Staub, ebenfalls Komponist. Er komponiert unter anderem Musik aus Naturklängen. Das sind einfach zwei oder drei Baumstämme, die aber mit verschiedenen Schlägeln und an verschiedenen Schlagflecken in einer extrem differenzierten Weise gespielt werden. Also das heißt, ein solcher Baumstamm hat 30, 40 verschiedene Klänge, die aber sehr präzise erzeugt werden können. Also von einem sehr tiefen Dumm bis hin zu einem Tack, ganz helle, scharfe Klangfarben kann man da eben auch erzeugen. Und die Schlussfolgerung in diesen Stücken ist, wenn ich nur einen Baumstamm habe, dann kann ich da so unendlich viel drin hören, was eigentlich fast über das geht, was wir uns vorstellen können. Also wie schauen wir sozusagen auf die lebendige Welt, die uns umgibt? Und wie viel kriegen wir eigentlich mit? Alles klingt. Manches für unsere Ohren sogar besonders musikalisch. Wie diese Steine. Massive, längliche Zylinder aus Granit, die bei Steinbohrungen als Abfallprodukte übrig geblieben sind. Volker Staub hat sie gesammelt und wie die Hölzer eines Xylophons so nebeneinander gelagert, dass sie frei schwingen können. Diese Steine haben klar erkennbare Tonhöhen, für die Komponist Volker Staub minutiöse Partituren ausarbeitet. Die Naturgeräusche werden zu musikalischen Klängen geadelt. Doch im Unterschied zum Klang des Klaviers ist keiner wie der andere. Was ich jetzt mit musikalischem Klang oder mit dieser Definition meinte, ist, dass es ein Klang ist mit einer beliebigen Tonhöhe. Tonhöhe ist nicht wichtig, aber ein Klang, in dem die Tonhöhe erkennbar ist. Also na, ja, da ist diese Tonhöhe erkennbar. Ja? Und das ist sozusagen ein Klang, mit dem ich jetzt eine Melodie machen kann, mit dem ich einen Akkord machen kann. Wenn ich einen anderen Klang wie da ist keine Tonhöhe erkennbar. Das ist jetzt erstmal sozusagen historisch gesehen kein musikalischer Klang. Die Tonabstände zwischen den Steinklängen sind allerdings so minimal, dass sie keine Harmonien erzeugen, wie wir sie aus der gängigen Musik kennen. In schneller Folge gespielt entsteht eine Art schwebende Klangwolke. Diese Art von etwas so fließendem Gefühl oder schwebendem Gefühl, oder man hört ja auch sehr viele Differenztöne und sozusagen so Tonmischungen, das erreicht man eben nur mit diesem Instrument. Könnte man auf dem Klavier so nie machen. Die Natur klingt, nur meistens nicht in den uns bekannten musikalischen Mustern. Wenn man in die Natur schaut, sehe ich mehr ein Phänomen, was ich als unendliche Variation bezeichnen würde. Also genau das, was in menschlicher Kunst nie passiert. Also wenn man nur die Instrumente anschaut, wir haben festgelegte Tonhöhen, unsere Rhythmik, wir haben festgelegte Rhythmen, wir haben Notenwerte, die gerastet sind. Und wenn in der Natur irgendwelche Rhythmen stattfinden, dann gehorchen die eben gar keinem Raster. Die haben durchaus eine bestimmte erkennbare Gestaltqualität, aber sind jeden Moment anders. Also da gibt es eben so etwas wie eine Variation, die ja eben unendlich ist. Unser Tonsystem, sagt Volker Staub, spiegele den strukturierten westlichen Geist wider, der alles in Zahlen fasse, alles standardisiere, weshalb der Ton A in Australien heute so klingt wie in Mittelamerika. In anderen Musikkulturen wird für jedes Instrument, für jedes Lied eine eigene Klangfolge festgelegt. Eine Folge von Tönen, die zueinander passen. Aber eben nur in diesem einen Lied. So bei diesem chinesischen Zimbalon, einem Brett mit vielen unterschiedlich langen Saiten, die mit Klöppeln angeschlagen werden. Obwohl in einer ungewohnten Tonfolge gestimmt, klingt das Zimbalon auch für unsere Ohren harmonisch. Welche Töne am besten zusammenklingen, diese Frage kam auch in Europa erst auf, als die Musik mehrstimmig wurde. Im einstimmigen Gesang war noch kein universell verallgemeinerbares Tonsystem nötig. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die uns bekannten Tonfolgen entwickelt, bis zu der akustischen DIN-Norm, die wir heute haben. Erst 1939 wurde auf der Internationalen Stimmtonkonferenz der Kammerton A auf eine exakte, universell gültige Tonhöhe festgelegt. Das ist eine Konvention, die unglaublich machtvoll auch ist, ne? Weil wenn ich ein Klavierstück schreibe, dann weiß ich, das kann auf dem Steinway in Frankfurt, auf dem Steinway in Tokio und überall auf der Welt aufgeführt werden, ne? Es ist fast so wie, wie auch sozusagen im Bereich der Technik, fast wie wenn man sagt, die Konzerne wollen immer multinationaler werden, um sozusagen mehr Macht auf den Markt zu haben, mit Produkten, die man überall kriegen kann. Und eigentlich ist genau dasselbe in der Musik passiert, dass wir bestimmte Produkte haben, für die wir sozusagen lernen zu komponieren, die wir zu spielen lernen und die aber sozusagen überall auf der Welt völlig standardisiert sind. Und wo zum Beispiel ein Komponist dann eben sehr erfolgreich ein Stück schreiben kann. Der Kammerton A ist in seiner einfachsten Form, also ohne jede weitere Begleitschwingung, allerdings nur künstlich zu erzeugen. Dieser sogenannte Sinuston ist grafisch dargestellt die gleichförmigste Wellenbewegung überhaupt. Gleichmäßig in seiner Lautstärke, dem maximalen Ausschlag, Amplitude genannt, wie in der Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, der Frequenz, gemessen in Hertz. Dieser Ton hat eine klar definierte Tonhöhe von 440 Hertz. Aber er klingt scharf, für unsere Ohren kaum erträglich. Ein Akustiker könnte versuchen, ihm künstlich Leben einzuhauchen, indem er die entsprechenden Obertöne dazu generiert. Das sind die Töne, die bei jedem natürlichen Klang immer mitschwingen. Ich generiere jetzt also erstmal den Grundton in sehr viel größerer Länge. Speichere mir den ab und jetzt erzeuge ich einen zweiten Ton. Und zwar, ich nehme jetzt mal die Oktave dazu. Das wären also jetzt 880 Hertz. Das ist ja genau die Verdopplung. Dann kommen wir genau zur Oktave. Der Akustiker Gottfried Behler vom Institut für Akustische Technik der Universität Aachen. Und wir können uns dann hinterher zum Beispiel jetzt noch den dreifachen Ton darüber, das ist dann die Quinte über der Oktave. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine neue Frequenz dazu nehmen. Und wenn wir uns das jetzt mal anhören, dann sollten wir eigentlich einen etwas musikalischeren Klang hören als eben bei dem Sinuston. Obwohl eins fehlt immer noch, und das ist beim musikalischen Klang ganz wichtig, eine Schwankung. Es fehlt der Atem, das Grundrauschen des Lebens, das unermessliche Spektrum an Schallschwankungen, die unsere Klangwelt ausmachen. Man könnte ihn filtern, man könnte hohe Frequenzen wegnehmen, aber wir bleiben immer bei diesem Problem, dass wir eigentlich uns mit einem unnatürlichen, synthetischen Klang beschäftigen. Und das ist etwas, was immer dazu führt, dass wir eine ganz klare Wiederholung haben von immer identischen Signalen, nicht? Und das ist einfach etwas, was das mag der Mensch nicht. Wenn der Grundton 440 Hertz hat, dann erreichen wir bei 880 Hertz, der doppelten Schlagzahl also, den gleichen Ton, nur eine Oktave höher. Die natürlichen Intervallverhältnisse lassen sich in einfachen Zahlen darstellen. Die Berechnung der Frequenzverhältnisse zwischen den Tönen reicht weit in die Musikgeschichte zurück. Schon im 6. Jahrhundert vor Christus versuchte der Mathematiker und Philosoph Pythagoras, die Klangwelt mathematisch zu erfassen. Der Legende nach soll er eines Tages zufällig an einer Schmiede vorbeigekommen sein, aus der er Hammerschläge hörte, die wohlklingende Akkorde bildeten. Pythagoras stellte sofort eigene Versuche an und fand heraus, dass für die Höhe des jeweiligen Tons nicht die Art des Schlags, sondern die Größe der Hämmer entscheidend war. Je größer der Hammer, desto tiefer der Ton. Er berechnete, in welchem exakten Verhältnis Größe zu Tonhöhe stand und fand die einfachen Zahlenverhältnisse der Tonintervalle. Doppelt so leicht musste der Hammer sein, um die nächsthöhere Oktave hervorzurufen, in Zahlen 2:1. 3:2 ist das Verhältnis bei der Quinte, 4:3 bei der Quarte. Bei jedem musikalischen Klang schwingen diese Intervalle als Begleittöne mit. In der Musik spricht man vom Grundton, nachdem wir die Tonhöhe bestimmen, und seinen Teil- oder Obertönen. Auf ihnen basiert unser natürliches Empfinden von Harmonie. Denn kein musikalisches Instrument erzeugt nur einen Ton. Ja, zum Beispiel hier hört man, bei diesem Stein hört man zum Beispiel den fünften Oberton ganz stark raus. Ne? Wenn man verschiedene Schlagflecke nimmt. Ja, und dann sieht man, dass selbst in so einem Stein das wirksam ist. Ja, das ist ein Stein, er macht jetzt sozusagen zwei Klänge und noch viele Klänge dazwischen, aber diese zwei Klänge sind sein Grundton und eben der fünfte Oberton, die fünffache Schwingung des Grundtons. Jeder Grundton erzeugt ein Vielfaches an Teiltönen. Wenn diese harmonisch schwingen, sprechen wir vom musikalischen Klang. In seiner Tonwerkstatt hat der Komponist Volker Staub eine 7 Meter lange Saite zwischen zwei Tonabnehmer gespannt. Ihr Grundton ist so tief, dass man ihn kaum noch hört. Mit einem beweglichen Steg, der die Saite in der Mitte unterteilt, erzeugt er die Oktave des Grundtons und von dort aus in den pythagoreischen Zahlenverhältnissen die verschiedenen Obertöne. So, dann glaube ich, war hier der dritte. All diese Klänge schwingen mit, wenn Volker Staub mit dem Bogen über die Saite streicht. Ein Vielfaches des Grundtons bis in den unhörbaren Bereich. Einem einzigen Ton entlockt er durch die Art des Anstrichs ein breites Klangspektrum. Die so erzeugten Obertöne eines Tons können bis in den für uns unhörbaren Bereich von über 20.000 Hertz reichen. Die Akustik hat, und das ist etwas sehr Faszinierendes, zu hohen Frequenzen hin keinerlei Grenzen. Also wir sind ja heute gewohnt, dass wir im Satellitenbereich mit Gigaherzen, 10, 20, weiß ich nicht was, arbeiten. Und in der Akustik ist es genauso. Es gibt akustische, also mechanische Schwingungen im zig Gigahertz-Bereich. Also das ist natürlich etwas, was mit Hören überhaupt nichts mehr zu tun hat. Das sind molekulare Schwingungen, das sind Oberflächenschwingungen von Strukturen. Also die Akustik hat da keine Grenzen. Für einen Akustiker wie Gottfried Behler von der Uni Aachen hat alles, was schwingt, einen Klang. Das gilt auch für die tiefsten Frequenzen. Nach unten gibt es eigentlich auch keine Grenzen. Der sogenannte Infraschall, also der unterhalb unseres Hörvermögens liegt, ja, die tiefste Frequenz, die wir auf der Erde nachweisen können, ist im Grunde genommen die Gezeitenfrequenz der Meere, die natürlich mit einer Periodendauer von 6 Stunden und irgendwelchen 20 Minuten eine extrem lange Periodendauer hat. Also da gibt es eigentlich auch keine wirkliche Grenze. Nur es gibt keine Empfindung mehr dafür. Alles, was schwingen kann, hat eine Eigenfrequenz, seinen eigenen Grundton. Sogar unsere Organe, die beweglich in unserem Körper aufgehängt sind. Wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel der Magen eine Resonanzfrequenz im 6-7 Herzbereich hat und dass das verantwortlich dafür ist, dass einem zum Beispiel schlecht wird im Auto oder auf Schiffen, weil eben diese Resonanz des Magens angeregt wird. Und das ist natürlich auch etwas, was man mit einem Lautsprecher machen kann. Also man kann zum Beispiel sehr tiefe Frequenzen produzieren und das ist gemacht worden in Experimenten und den Leuten, die diesen Frequenzen ausgesetzt werden, denen wird allen schlecht. Also das ist etwas, die hören nichts mehr, aber der Körper nimmt natürlich diese Schwingungen noch auf. Wir können also nicht nur mit den Ohren hören. Hören ist eine körperliche Angelegenheit. Schallerzeugung auch. Also wir haben jetzt hier einen reparierten Resonanzboden. Der Frankfurter Klavierbauer Udo Elliger. Der war gerissen, den haben wir wieder repariert und der gibt bereits einen Ton von sich. heißt, wir haben hier schon ein Klavier ohne Saiten, was schon einen Ton von sich gibt, wenn wir einfach nur den Resonanzboden berühren. Wenn wir jetzt alle Saiten drauf machen, dann gibt es hier eine Vielfalt von Tönen, hergestellt aus schwingenden Saiten und Holz. Mehr ist es nicht. Und wieder sind wir mitten in der Welt der Festkörper. Kaum ein Instrument ist so hochgezüchtet wie der Konzertflügel, der Spannungen von bis zu 20 Tonnen auf seinen Saiten aushalten muss, um das ganze Klangspektrum zu erzeugen, das in großen Konzerthäusern heute gefordert ist. Der heute gebaute Konzertflügel ist ein Hochleistungsinstrument. Es muss sehr viel können. Es muss absolut leise spielen können, sprich pianissimo. Es muss aber auch ein absolutes Fortissimo können, um vor einem großen Orchester zu bestehen. Wenn Sie heute in ein Konzerthaus gehen, beispielsweise Alte Oper Frankfurt, da sitzen 2300 Menschen, die müssen Sie dann damit beschallen können. Doch selbst bei diesem Hochleistungsinstrument ist es das natürliche Material, das den Klang bestimmt. Es gibt keine zwei gleichen Instrumente aus einem ganz einfachen Grund. Klaviere und Flügel sind aus organischem Material gebaut und jeder Baum wächst anders. Wir haben mit Wolle zu tun, mit Metall. Jede Schafwolle ist ein bisschen anders. Das heißt also, all diese Materialien, die hier zusammenwirken, haben kleine Unterschiede. Der Klavierbauer muss diese Unterschiede ausgleichen, aber es gelingt ihm nie zu 100%. Gott sei Dank, denn diese Unterschiede ergeben eine positive Vielfalt der Instrumente. Und jeder Pianist hat seine Vorliebe für seinen Klang und für seine Lautstärken, die er wiedergeben will. Je härter die Hämmerchen, die die Saiten anschlagen, desto härter der Klang. Den kann der Klavierbauer beeinflussen, indem er den Filz auf den Hämmerchen entweder mit feinen Nadeln weicher oder mit einem Lackauftrag härter macht. Wenn wir von Härte und Weichheit eines Klangs sprechen, dann sprechen wir von der Klangfarbe. Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Flügel auf und sehen lauter Saiten vor sich, Saiten, die schwingen können. Jetzt nehmen Sie einen Tennisball und lassen diesen auf die Saiten fallen. Sie kriegen einen butterweichen Ton. Dann nehmen Sie eine Billardkugel und machen genau das Gleiche und Sie kriegen einen harten, schroffen Ton. Und irgendwo dazwischen ist der ideale Klavierton. Und deswegen ist ein Klavierhammer aus Holz und aus Filz. Sie hat nämlich beide diese Materialien, die der Tennisball hat, und die Billardkugel. Und daraus macht man eine Synthese und diesen Filz kann man bearbeiten. Das heißt, man kann den idealen Klang tatsächlich aus einem Flügel rausarbeiten. Dazu muss man aber intonieren. Das heißt, der Klavierbauer muss diesen Klang mit seinen Händen und seinen Ohren erzeugen. Die Klangfarbe eines Tons wird aber auch vom Resonanzkörper, dem Gehäuse, der spezifischen Form zum Beispiel einer Geige, bestimmt. Deren Korpus kann bestimmte Obertöne verstärken, andere dämpfen. Damit erzeugt er das für das Instrument spezifische Obertonspektrum. Auch unser Gaumen ist ein solcher Resonanzraum. Je nachdem, wie wir Mund und Zunge formen, entsteht beim Sprechen ein helles I oder ein dunkles O. Vokale völlig unterschiedlicher Klangcharakteristik. I und O. Sogar Schlaginstrumente haben eine Klangfarbe, auch wenn sie keinen reinen Ton erzeugen. Wie S, X, Sk und Ch. Die stimmlosen Zischlaute, klingen sie verschieden. Ein Intervall auf einem Klavier, rückwärts abgespielt. Kaum wiederzuerkennen. Über den unverwechselbaren Klang eines Instruments entscheidet nämlich auch, wie ein Ton anklingt und abebbt. Damit haben wir alle Komponenten eines musikalischen Klangs. Die Tonhöhe, die Dauer und Lautstärke und seine spezifische Klangfarbe. Ob es Geräusch heißt, Ton, Schall oder Klang, ist für Rudolf Buchbinder egal. Er, so sagt der Pianist und Beethoven-Interpret, mache Musik und sonst gar nichts. Der ideale Klang ist für mich der, den ich produziere. Ich will nicht ein Klavier haben, wo das Klavier von Haus aus einen spezifischen Klang entwickelt. Ich möchte den Klang persönlich machen, ob ich jetzt Schubert, Gershwin oder Bach oder Rachmaninow spiele. Das ist ganz egal. Jeder Klang liegt in meinen Händen, in meinen Fingern. Und den will ich produzieren und nicht das Klavier. Natürlich muss ein Flügel den klanglichen Mindestanforderungen genügen, besonders in Konzerten mit großem Orchester. Natürlich, man will mich ja hören. Man will mich ja nicht nur sehen, wie ich spiele. Man soll mich auch hören, wenn ich ein Brahms-Konzert spiele. Und es gibt auch Instrumente, wo sie mich nur sehen. Wie weich oder wie hart sein Ton ist, wie der Anschlag und wie seine unverwechselbare Klangfarbe, da hat jeder Pianist seine eigenen Vorlieben. Einen möglichst offenen Klang fordert Rudolf Buchbinder von dem Instrument. In den großen Konzerthäusern dieser Welt, sagt er, habe man sich auf seinen Geschmack schon eingestellt. Das Aussuchen dauert bei mir 10 Minuten. Ich schlage jedes Klavier nur einmal an und mache den Deckel zu, wenn es nicht gut ist. Und dann rühre ich das Klavier nicht mehr an. Vor jedem Konzert feilt der Pianist mit dem Klavierstimmer noch einmal am Klang, bis der ideale Ton gefunden ist. Wenn wir schon vom idealen Ton sprechen, von der Idee eines Klangs, die Welt der rein physischen Schallphänomene haben wir da schon verlassen. Die Musik wird einmal vom Komponisten auf Papier zu Papier gebracht. Und da muss man sich eines vorstellen, wenn ein Maurice Ravel zu Hause sitzt und ein lächerliches Pianino in seinem Haus hat, das schlecht klingt, und dann machen Sie einen Blick auf die Partitur von Daphnis und Chloe. Die ist so groß, die Partitur. Das sieht man natürlich nicht jetzt. Aber es ist doch eine gewaltige Partitur. Und ich hatte einmal die Chance, bei einer Probe mit der Partitur im Saal zu sitzen und mitzulesen. Und die Piccolo-Flöte, die vierte Flöte, dann macht irgendwo plupp, plupp. Das fällt überhaupt nicht auf. Nur wenn es nicht gespielt wird, dann fehlt es. Und das ist das Phänomen. Die Klangvorstellung von Maurice Ravel, auf diesem Pianino zu sitzen und genau die Instrumentierung im Kopf zu haben. Schwingung in Herz, Resonanz, Amplitude und Sinuston. Musik ist damit noch nicht beschrieben. Mir ist das vollkommen egal, ob Schall oder Geräusch oder irgendetwas. Ich mache Musik und keinen Schall. Beethoven hat auf dem Schreibtisch komponiert und hat auch nichts gehört. Denn den Klang hat er im Kopf und im Herzen.